Joy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 7 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die ersten Bundesländer haben das Lkw-Fahrverbot für den morgigen Sonntag ausgesetzt. Hintergrund sind die für Montag angekündigten Streiks, die hauptsächlich den Verkehr beeinträchtigen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz reagieren damit auf entsprechende Forderungen aus der Wirtschaft und eine Bitte von Verkehrsminister Wissing. Der FDP-Politiker hatte angeregt, von Kontrollen des Sonntagsfahrverbots für Lkw abzusehen, um die Lieferketten möglichst stabil zu halten und die Versorgung nicht zu gefährden. Es wird erwartet, dass weitere Bundesländer im Laufe des Tages folgen. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben für Montag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, Flughäfen und Wasserstraßen. Auch die Häfen und die Autobahngesellschaft sollen bestreikt werden. Zudem wird in mehreren Bundesländern auch der ÖPNV beeinträchtigt sein. In New York ist der sogenannte Wassergipfel unter dem Dach der Vereinten Nationen zu Ende gegangen. Bei der Konferenz sind laut UN knapp 700 freiwillige Verpflichtungen aus allen Ländern der Welt zusammengekommen, um die Wasserkrise zu bekämpfen. Aus New York, Antje Passenheim. Von regionalen Renaturierungsmaßnahmen bis hin zu grenzübergreifenden Großprojekten. Geschätzter Gesamtwert rund 750 Milliarden Dollar, sagt Johannes Kuhlmann, Vizevorsitzender für Wasser und Wissenschaftspräsident der Generalversammlung. In den 3 Tagen sei ein Volumen zusammengekommen, das die Klimafinanzierung bislang nicht hinbekommen habe. Zu den deutschen Selbstverpflichtungen gehört die Unterstützung mehrerer afrikanischer Länder bei der Verbesserung ihres Trinkwassermanagements. Deutschland verpflichtet sich auch dafür zu sorgen, dass das Wasser im eigenen Land nachhaltig bewirtschaftet wird. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat gefordert, die Wohnsitzauflagen für Asylbewerber in Deutschland abzuschaffen. Der flüchtlingspolitische Sprecher El Aus sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die angespannte Wohnraumsituation in vielen Kommunen wurde durch die derzeitigen gesetzlichen Regelungen künstlich verschärft. Menschen würden gezwungen, in Erstaufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften zu leben, selbst wenn sie bei Verwandten unterkommen könnten. Der Staat stehe sich selbst bei einer effektiven Verteilung im Weg. Dass es auch anders ginge, zeige die weitgehend problemlose Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine, die sich relativ frei in Deutschland niederlassen durften. In Berlin werden heute zehntausende Menschen zu einer Demo für mehr Klimaschutz erwartet. Neben Reden und Aktionen ist ein großes Konzert am Brandenburger Tor geplant. In der Stadt findet außerdem die Hauptaktion der sogenannten Earth Hour statt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann. 5 Stunden Musikprogramm mit prominenten Bands wie Element of Crime und den Beatsteaks, Sängerin Annette Louisanne und Pianist Igor Levit. Sie alle wollen damit die Klimaziele einer Berliner Initiative unterstützen, über die es morgen einen Volksentscheid in Berlin gibt. Das Bündnis will die Stadt bis 2030 klimaneutral machen, nicht erst 2045. Ab 20.30 Uhr wird das Brandenburger Tor 1 Stunde lang nicht angestrahlt. Die Umweltschutzorganisation WWF ruft wieder weltweit dazu auf, für mehr Klimaschutz 1 Stunde lang das Licht auszumachen. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Viele Wolken mit Regenschauern und vereinzelt Gewitter, gelegentlich auch etwas Sonne möglich. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen vielerorts länger trocken und zeitweise Sonne bei 5 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag stürmisches Schauerwetter, teils mit Graupel oder Schneeregen bei 5 bis 9 Grad. Und am Dienstag regional sonnige Phasen möglich, ebenfalls 5 bis 9 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Verkehrsservice. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und Dreieck Salzgitter wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Die Umleitung führt über die U52 und U54. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Seesen und Nordheim West wegen Bauarbeiten noch bis Sonntag früh gesperrt. Bitte folgen Sie hier den Schildern und nicht dem Navigationsgerät. Auf der A7 Hannover-Flensburg ist der Elbtunnel zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark wegen Bauarbeiten bis Montag früh in beiden Richtungen gesperrt. Die innerstädtischen Umleitungen sind ausgeschildert. Der Fernverkehr sollte weiträumig ab Kreuz Maschen über die A1, die A21 und die B205 bis zur A7 Neumünster Süd bzw. umgekehrt ausweichen. Und Bombenverdacht in Göttingen. In den Morgenstunden wird im Bereich des Schützenplatzes möglicherweise eine Bombe entschärft. Im Felix-Klein-Gymnasium ist eine Notunterkunft eingerichtet. Auch der Göttinger Bahnhof liegt am Sperrgebiet. Während der Entschärfung fahren keine Züge. Für Fragen gibt es eine Telefonnummer. Wählen Sie die 0551 400 5050. Hier noch einmal die Telefonnummer in Göttingen zu der Evakuierung wegen des Bombenverdachts. 0551 400 5050. Es ist 7.05 Uhr. Enjoy. This is Enjoy. Enjoy the music. I heard a million times before I came to you. One after the other said, time's the only cure. When love is forever gone and disappear like stars at dawn in every road that I've been on, it leads me back to you. A time I met a girl of a different kind. thought I'd never lose her outside. We were so young, I think of her now and then. I still hear the songs, remind me of a friend. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. The Weekend on 21 Savage. I don't wanna know. Eure Lieblingsmusik. Enjoy the music. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. Like the precinct, how you go from housewife to a sneaky link, got you running around in all type of Benz's and Rolls, girl you used to ride in the rinky dink, I'm the one put you in that Leontay, fashion over model, I put you on the runway, you was rocking Coach bags, got you Sinead, side to Frisco, I call her my baby, I got a girl but I still feel alone, if you plan me, that mean my home ain't home, having nightmares are going through your phone, 21. Can't even record, you got me out my zone. If you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore, and if you're creeping, please don't let it show, oh baby, I don't wanna know, if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore, and if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. find out. Get a hotel, never bring them to the house. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so to call it back, kill me. Till you tell me on the heavenly phone to hold tight. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Up shaking just to let you know that. Go on all your adventures. If you wanna find yourself,

hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Dark has gone, the morning's won. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a this is my dernier mot. Who do you think you are? I know your heart is in your cold. You let me up, watch me burn. Car t'as brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is this the end of always? Is this la fin d'amour? I don't know who I am. On est ensemble pour toujours. Voice in my head, can't ignore. I hear your name encore. La da da da da da da. The music find me. I'm gonna dance until the moon goes down. I go round and round. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. Boys in my head, can't ignore. I hear your name encore, encore et encore. No matter who, it's always you. Oh, are we done? Est-ce que la da da da da da da.

music. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh, you got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, shawty gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Then I start to feel a bum bum one. But she did give me small small one. I know, say she's a bit busted down one one. But she feeling insecure, cause her friends go, they got my light chain go on. Go, they got my light chain go on. I see me got a small war. Ask me, I wake up. Now she did my mind. Don't walk. My mind don't walk. Day one, day two. One of you folk of us. Now, so me, I go long. See me, we need go walk. Got my hand on your heart now. I can feel it race. If I leave, then you say you can never love again. Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay. Put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no. nice to know that you're well. There, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me close. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me closer? looking at you, I can't lie. Just pouring out admission, regardless of my objection. Uh-oh. And it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little, so. Enjoy the music.